fallen von unserem grauen Chor. Die Glocken hör ich schallen und heb den Arm empor. Ich schwöre und erneue den Schwur, den ich ganz schrieb. Ich diene dir in Treue, du graue Kompanie. Ich diene dir in Treue, du graue Kompanie. So will ich wacker streiten bis an das Blutsgrenz. Das einst in fernen Zeiten mein Deutschland Frieden fängt.